Kapitel 15. Unsere Abmachung. Meine Frau und ich glauben von ganzem Herzen an Gottes übernatürliche Versorgung. Als der Bi und ich heirateten, was zum Zeitpunkt, als das Buch gedruckt wurde, über 29 Jahre her war, trafen wir eine Abmachung, wir würden Gott bei seinem Wort nehmen und glauben, dass all seine Verheißungen wahr sind und lieber Hunger und Mangel erleiden als den Verheißungen Gottes nicht zu glauben. Daraus folgerten wir dann, dass wir aufgrund unseres Vertrauens in Gottes Verheißung, seine Kinder immer zu versorgen, niemals andere Menschen um Geld oder materielle Versorgung bitten bräuchten. Nach nun mehr als 29 Ehejahren haben wir diese Entscheidung nie bereut. Unsere Herzen fließen über vor Dankbarkeit unserem liebenden himmlischen Vater gegenüber, der zu seinem Wort steht und seine Kinder immer zuverlässig versorgt. Aber wir mussten natürlich auf unserem Weg auch durch ein paar Glaubenstests durch. Wir könnten unzählig viele Geschichten seiner übernatürlichen Versorgung erzählen. Einige dieser Geschichten werde ich in diesem Buch erwähnen, aber es sind einfach zu viele, um sie alle aufzuführen. Bis zum heutigen Tag sind wir fest davon überzeugt, dass Gott unser Versorger ist und nicht Menschen. Wir sind sehr dankbar, dass wir uns vor vielen Jahren entschlossen haben, ein Leben aus Glauben zu führen und Gottes übernatürlicher Versorgung zu vertrauen. Gott könnte uns ohne jede materielle oder finanzielle Versorgung und ohne ein menschliches Unterstützerversprechen in irgendein Land dieser Erde schicken und wir würden freudigen Herzen gehorchen und losgehen. Wir sind zu der festen Überzeugung gelangt, dass Gott treu ist und dass er ein Gott der übernatürlichen Versorgung ist. Begrenze Gott nicht in der Wahl seiner Versorgungsweise. Gehen wir nochmal zu 5. Mose 8,3. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem Wort lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Dieser Vers ist von den meisten Christen vergeistigt worden. Normalerweise zitieren sie diesen Vers, um damit auszudrücken, dass der Mensch das Wort Gottes als seine geistliche Nahrung braucht. Mit anderen Worten, sie sagen, dass so wie Brot unseren natürlichen Körper ernährt, das Wort Gottes unseren Geist ernährt. Obwohl es stimmt, dass Jesus das lebendige Brot ist und das Wort Gottes Speise für unseren geistlichen Menschen, geht es in diesem Vers um etwas anderes. Diese Schriftstelle ist wortwörtlich zu verstehen, was die meisten übersehen. Was erlebte das Volk Israel in der Wüste? Vers 3 sagt klar, dass Gott erlaubte, dass sie hungrig waren. Als sie hungrig waren, speiste Gott sie mit Manna, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem Wort lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Als sie hungrig waren und nichts zu essen hatten, materielle Versorgung, wollte Gott, dass sie erkennen, dass sie sich nicht von ihrer eigenen Versorgung abhängig machen, sondern von seiner. Was meinte Gott mit der Aussage, der Mensch solle nicht vom Brot alleine leben? Sie mussten pflanzen, ernten, das Getreide mahlen und dann ihr Brot backen. Das waren alles Dinge, die sie mit ihren eigenen Händen taten. Doch Gott wollte, dass sie verstehen, dass die Versorgung aus seiner Hand kommt und nicht aus ihrer eigenen. Er wollte, dass sie erkennen, dass die Versorgung aus dem Mund des Herrn hervorkommt. Was geschah in der Wüste? Gott beschreibt das in diesem Vers sehr deutlich. Er speiste sie mit Manna. Wie machte er das? Er sprach, und dann erschien das Manna. Genauso wie Gott Himmel und Erde durch die Worte seines Mundes in Existenz gesprochen hatte, erschuf er jetzt durch die Worte seines Mundes lebensnotwendige Nahrung. Als Gott sagte, der Mensch lebe nicht alleine von Brot, sondern durch jedes Wort, was aus seinem Munde hervorgeht, sagte er dies in Bezug auf seine Kinder, die existenziell Nahrung, Brot, brauchten, die er für sie durch den Befehl seines Mundes schuf. Gott wollte, dass sie verstehen, dass egal wie schwierig oder unmöglich die Situation war, die Worte seines Mundes Versorgung hervorbringen würden. Ich persönlich kenne nicht viele Christen, die in Bezug auf Versorgung auf so eine Glaubensebene gelangt sind. Viele, die sagen, sie glauben, dass Gott ihr Versorger ist, glauben in Wirklichkeit an ihre eigene Fähigkeit, für sich zu sorgen. Wir dürfen nicht dabei stehen bleiben, nur aus unseren eigenen Anstrengungen zu leben und aus unseren eigenen Fähigkeiten für uns zu sorgen. Wir müssen wie die Kinder werden und Glaubensgewissheit entwickeln, dass Gott nur ein Wort sprechen braucht, um uns mit allem zu versorgen, was wir benötigen. Das Wort, das aus Gottes Mund hervorkam, erschuf Manna, ein richtiges Nahrungsmittel. Genauso braucht Gott auch heute nur ein Wort zu sprechen, und alles, was notwendig ist, wird in unserem Leben auftauchen. Wenn das Wort Gottes bewirken kann, dass Manna vom Himmel fällt, gibt es dann irgendetwas, was seine Möglichkeiten beschränken könnte? Wir haben immer wieder erlebt, wie das Wort des Herrn übernatürliche Versorgung hervorgebracht hat. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich vor 30 Jahren im Norden Englands einen Predigtdienst hatte. Der Gottesdienst dauerte länger als geplant, weil ich nach der Veranstaltung noch für viele Leute betete. Es war schon fast Mitternacht, als ich mit meinem Freund zusammen die Veranstaltung verließ. Es war Winter und sehr kalt. Nachdem wir 20 Minuten mit dem Auto unterwegs waren, merkte ich, dass ich nicht mehr genug Sprit im Tank hatte. Um diese mitternächtliche Uhrzeit gab es keine offenen Tankstellen mehr und ich musste noch 200 Kilometer fahren. Mein Tank war fast komplett leer. Mein Freund sagte, wir müssen anhalten und warten, bis die Tankstellen am nächsten Morgen wieder aufmachen. Ich antwortete, dass ich dazu nicht bereit sei, denn die Gefahr zu erfrieren sei zu groß. Damals gab es noch keine Handys, so dass wir niemanden zu Hilfe rufen konnten. Mein Freund wurde todnervös. Dann sprach ich laut ein einfaches Gebet, Herr, wir sind hier, weil wir im Dienst für dich unterwegs waren und deinem Volk gedient haben. Ich kann jetzt nirgendwo tanken und es ist zu kalt, um die Nacht im Auto zu verbringen. Du bist der Gott der übernatürlichen Versorgung und ich vertraue dir, dass du mich versorgst, entweder, indem du das bisschen Sprit, das noch im Tank ist, vermehrst oder mich ohne Sprit weiterfahren lässt oder deine Engel sendest, dass sie uns nach Hause schieben. Ich werde jetzt einfach weiterfahren und dir für übernatürliche Versorgung vertrauen. Ich bin dann ungefähr 2 Stunden weitergefahren und bin sehr zur Überraschung meines Freundes sicher an unserem Bestimmungsort angekommen. Im Deutschen steht hier an dieser Stelle nur, dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deshalb wurde Wort aus der englischen KJV übernommen und eingefügt. Dies wird auch bei allen weiteren Zitaten aus 5. Mose 8,3 so gehandhabt. Im Deutschen kommt Wort in Matthäus 4,4 vor, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht.